An der politischen Tätigkeit der italischen Maurerei kann also nicht im geringsten gezweifelt werden. Sie bekämpft nicht etwa bloß den Papst, sondern den christlichen Gedanken überhaupt. Insbesondere aber die monarchische Regierungsform. Der sehr zurückhaltende Freimaurer Dr. Ludwig Müffelmann wirft der italischen Maurerei geradezu politisches Strebertum vor und weist ihren überragenden Anteil an der Kriegsbeteiligung Italiens nach. Ein anderer Freimaurer, Bruder von Milbitz in Turin, erklärte offen, dass der römische Großorient nur für politische Zwecke wirke und viele Mitglieder des Supreme Council, des obersten Rates, Verbrecher seien, die vors Gericht gehörten. Und in Frankreich? Genau das gleiche Bild. Bruder Freiherr von Reitzenstein sagt ausdrücklich, fast alle Politiker Frankreichs sind oder waren Freimaurer. Auch dort sind die Logen Schulen der Politik. Aber nicht bloß die Mitglieder, auch die Logen selbst treiben Politik. Die französische Regierung steht vollständig unter der Herrschaft der Loge. Seit MacMahon sind alle Präsidenten der Republik der Loge nicht bloß eingegliedert, sondern tätige Agitatoren, die in den Logen eine mehr oder minder hervorragende Stellung eingenommen haben. Ebenso gehören alle jene Männer, die in den Ministerien oder in wichtigen Staatsämtern eine Rolle spielen, der Freimaurerei an. Im Allgemeinen bekommt in der Französischen Republik niemand ein wichtiges Amt, wenn er nicht von der Loge empfohlen ist. Sogar die Gesetze werden in den Logen ausgearbeitet und der Regierung bzw. dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Ist die Regierung willfährig, sagt Bruder Freimann, so wird dies mit Genugtuung anerkannt. Ist sie säumig, so wird es je nach den Umständen getadelt oder entschuldigt. Die unberücksichtigt gebliebenen Forderungen werden aber aufs Neue an die Regierung verwiesen. An der Hand der Rechenschaftsberichte des Großorientes lässt sich Jahre hindurch die volle Übereinstimmung der Logenbeschlüsse und der gesetzgeberischen Maßnahmen der Regierung nachweisen. Nicht selten kommt es vor, dass höhere Beamte, die mit Hilfe der Loge in hohe Staatsämter gelangt sind, vor entscheidenden Sitzungen in der Loge erscheinen, um dort Ratschläge entgegenzunehmen. Das ausgesprochene Herrschaftsgebiet der Loge ist das Parlament. Die Wahlen stehen im Zeichen der Logen. Das französische Parlament ist ein ausgesprochenes Freimaurerparlament. Der republikanische Block, also Republikaner, Radikale, Radikalsozialisten, besteht ausschließlich aus Freimaurern. Die linksradikalen Sozialisten stehen wenigstens unter freimaurerischer Führung. Dies alles sagt uns ein deutscher Freimaurer, der lange Jahre im Ausland verbrachte, namentlich auch in Paris das Logenleben gründlich kennengelernt und an den Arbeiten selbst teilgenommen hat. Von französischen Maurern wird es bestätigt. Selbst Bruder Hiram, Limousin, gibt offen zu, dass sich die Freimaurerei seit 1871 als Körperschaft auf die Politik verlegte. Das widersprach ihrer Verfassung, ihren Regeln, ihren Interessen, aber das Interesse Frankreichs und der Republik erforderte es gebieterisch. Das ist nun keineswegs eine Entgleisung dieses freimaurerischen Blattes, denn schon früher stellte es die Tatsache fest, dass die Freimaurerei Frankreichs gegenwärtig eine einflussreiche politische Gruppe sei. Ein besonders starkes politisches Stück sei hiermit der Vergessenheit entrissen. Im November 1870 verlangten die Loge Henri IV. Und 9 andere Pariser Logen die Bildung eines unparteiischen Gerichtshofes, um den König Wilhelm von Preußen und dessen Sohn vor dieses Gericht zu schleppen, weil sie sich des größten Verbrechens schuldig gemacht und sich als Freimaurer gegen die von ihnen feierlich beschworenen Gesetze der Freimaurerei vergangen hätten. Wilhelm von Hohenzollern und sein Sohn sind demzufolge angeklagt des Meineids und des Verrates. Die Freimaurerei ladet sie binnen 3 Monaten vor die Schranken ihres Gerichtshofes. Darüber berichtet auch Moritz Busch. Am gemeinsten, schreibt Busch, benahmen sich die französischen Logen. So brachte der Courier de Lyon nachstehenden, wohl unerhörten Aufruf. Die Delegierten des RRC und des FRC, das sind Freimaurerlogen, haben in ihrer Sitzung zu Lyon am 26. November 1870 folgendes Urteil verkündet. Erstens, Wilhelm und seine beiden Genossen Bismarck und Moltke, Geißeln der Menschheit und durch ihren unersättlichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordtaten, Brandstiftungen und Plünderungen, stehen außerhalb des Gesetzes wie 3 tolle Hunde. Zweitens, allen unseren Brüdern in Deutschland und der Welt ist die Vollstreckung gegenwärtigen Urteils aufgetragen. Drittens, für jede der 3 verurteilten Bestien, Kaiser Wilhelm, Bismarck und Moltke, ist 1 Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker oder ihre Erben durch die 7 Zentrallogen. Auch heute sollen sich 2 Hohenzollern einem unparteiischen Gerichtshof zur Verfügung stellen. Wieder sind es Freimaurer, die nach einem Gerichtshof schreien, um jene Verbrecher abzuurteilen, welche an dem Überfall Belgiens schuldtragend sind. Wilhelm II., der deutsche Kronprinz, die Könige und Kronprinzen von Sachsen, Bayern und Württemberg, die kommandierenden Generäle und so weiter, alle sollen zur Verantwortung gezogen werden. So wünscht es die Pariser Loge La Avantgarde. Der oberste Rat des französischen Großorients geht noch weiter. Er stellt gleich alle deutschen Freimaurer als Meineidige hin, welche die heiligen Grundsätze der Freimaurerei verraten hatten. Zugleich werden alle Deutschen, ob Freimaurer oder nicht, in Bausch und Bogen verurteilt. Dieses merkwürdige Kulturdokument stammt vom 13. Dezember 1914 und ist in einem Bucher Bruder Müffelmanns vollinhaltlich abgedruckt. Dr. Ludwig Müffelmann, die italienische Freimaurerei und ihr Wirken für die Teilnahme Italiens am Kriege, Berlin 1915, Verlag A. Unger, abgedruckt bei Karl Heise, Intente Freimaurerei und Weltkrieg, Seite 23 und folgende. Bedarf es noch weiterer Beweise der politischen Tätigkeit der französischen Maurer? Soll man an die Zettelaffäre des französischen Kriegsministers Bruder André erinnern, der im größten Stil Erkundigungen über die politische und kirchliche Gesinnung der Offiziere einziehen ließ? Soll man darauf verweisen, dass die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich im Wesentlichen das Werk der Freimaurer ist? Soll man erst weitläufig beweisen, dass der deutschen Hass und die deutschen Hetze ihren eigentlichen Sinn in den französischen Logen hat? Dass der Revanche-Gedanke dort stets künstlich genährt und großgezogen wurde? Genug an dem, was französische Freimaurer selbst zugeben und deutsche Brüder bestätigen. Bruder Boulay, 33. Grad, nennt mit Recht den französischen Grand Orient eine historische Macht, die seit beinahe zwei Jahrhunderten ihren Einfluss über die ganze Welt ausgeübt hat, deren Rolle und Tätigkeit zwar verschieden beurteilt wird, keinem aber gleichgültig bleiben kann. Boulay war Vizepräsident des Ordensrates des Großorients von Paris. Die Rede wurde am 27. Oktober 1907 in der Kölner Loge Freimut und Wahrheit gehalten und rief dort stürmische Zustimmungskundgebungen für die französischen Brüder hervor. Sehr bezeichnend ist, dass die Loge Freimut und Wahrheit der altpreußischen großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland angehört, die als monarchisch und staatstreu gilt.